Sehnsüchtige Melodie aus Die frühen Grenze von Stefan Zweig, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sehnsüchtige Melodie. Wie eine windgewiegte Blüte, so ist mein Herz der Unrast voll und sehnt sich sehr nach Frauengüte, die seinen Schmerz verklären soll. Nach Händen, die wie Lilien leuchten und kühl wie goldene Schalen sind, in die das Leid mit tränenfeuchten, verbangten Tropfen niederrinnt. Es träumt von einer Dämmerstunde, da Büßernot in Worten brennt, und träumt von einem milden Munde, der nur das Wort Vergebung kennt. Wie eine windgewiegte Blüte, so ist mein Herz der Unrast voll und sehnt sich sehr nach Frauengüte, die seinen Schmerz verklären soll. Mein Herz träumt von den sanften Frauen wie Fremde von der fernen Stadt, weil es viel Schweres zu vertrauen, viel Sünden zu verkünden hat. Ende von Sehnsüchtige Melodie.